In dieser Konserve kommen Menschen zu Wort. Wer hätte es gedacht, ist schließlich der Sinn eines Podcasts. Die Aussagen dieser Menschen stellen jeweils ganz persönliche Ansichten und Meinungen der Aussagenden dar. Diese können, müssen aber nicht zwangsweise ernst gemeint sein und oder gar auf Fakten oder Realitäten beruhen. Moin! Ihr hört Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 165. Mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Nach dem Adventsmarkt ist vor dem Weihnachtsmarkt, will sagen, nur einen Tag nach der letzten Verglühweinung der Adventszeit folgte die nächste. Diesmal in Lindlar. Und wie es der Zufall wollte, kam ich dabei zu einem Interview wie der Stollen zum Persipan. Doch hört selbst. Da ist tatsächlich was runter. Das Dumme ist, es rutscht vom Dach, rutscht nicht von den Solarzellen. Das ist das Problem. Ja, da wäre ein steileres Dach von Vorteil. Ist leider so. Echt, Dach ist frei und eine Solarzelle nicht. So eine Scheiße. Ja, was diese Solarzellen bräuchten, das wäre echt die Möglichkeit, die mal mit Strom leicht anzuheizen, dass der Scheiß da drauf schmilzt. Weißt du, so eine Selbstreinigungsfunktion. Das wäre gut. Aber leider, ich habe gar keine Mütze an. Roch nach Unox Ochsenschwanzsuppe. Und die hatten wir auch schon ewig nicht mehr. Nee. Wir kaufen hier Auto. Klasse. Jetzt laufen die Hansels hier schon durch die Siedlung, oder was? Welche Hansels? Ja, der hatte am Fenster so eine Visitenkarte, so wir kaufen hier Auto. Hat er das mit dem Parkplatz mitgenommen und nicht abgemacht? Weiß ich nicht. Das war nur mit so einem Eckchen eingesteckt. Lass mal rübergehen. Ist ja richtig was los hier. Sonntag ist bis 19 Uhr. Laut der Seite. Sowieso geil, weißt du, da machen sie auf der Seite von Lindlar so Weihnachtsdorf und ein schönes Plakat und was es all gibt und Glühwein und bla bla. Und dann weitere Informationen. Und dann gehst du auf diese Wir in Lindlar AGL Veranstaltungs- und dann... Nee, keins. Da steht nur so Weihnachtsmarkt von bis dann und dann. Weißt du so? Weniger als auf eine Visitenkarte passt. Und da denke ich mir, ey, Alter, das ist jetzt... Da hätten sie schreiben sollen, hier klicken für weniger Informationen. Das sieht schön aus hier an der Winterschule, ne? Haben sie einen schönen Zaun und... Ach, LED-Lämpchen sind ja so günstig. Hübsch. Was? Wohl kaum. Es schallt aber auch noch gar keine Weihnachtsmucke hier rüber. Die Dorfjugend, ja. Was im Blöffer, oh mein Gott. Warum gibst du einen Stein ab? Das war Eis. Ja, da ja. Ist nix, der ist am Lügen. Und ich sag noch, gib dem Kind keinen Glühwein, aber nee. Zeig mich nicht von dich. Echt? Das ist schön. Aber das könnte man jetzt direkt so mal anmerken, aber ist er auch selber schuld, der Typ, weil würde er das Eis von seiner Einfahrt wegmachen? Könnte das ja keiner nehmen und auf sein Auto schmeißen. Ja. Nee, aber der hat mit dem Eisstück die Mülltonnen getroffen. Ja, nicht das Auto. Ansonsten wäre ich rübergegangen. Nee, Spritze auf Seite. Aber trotzdem, ich meine, ja, weißt du, ist aber halt, das Verhalten ist assi. Ne? Jugend von heute. Nee, gar nichts. Vor allen Dingen draußen. Was ist denn da draußen? Ist ja viel zu draußen. Alles draußen. Tag. Guten Abend. Hi. Zwei heiße Hugo? Ja, bitte. Also eins. Und du auch? Nee. Oh, nee. Ich hab leider nichts anderes. Ja, alles gut. Ich gehe gleich zu dieser Feuerwehr. Komm, Edeltraud, mach noch ein Liedchen. Komm, mach wir haben noch neue Gäste. Aber ein Fröhliches. Aber ein Fröhliches. Fröhliches? Lass uns froh und munter sein. Ja. Ja. Zum Beispiel. Ganz frech fragen, darf ich das im Podcast spielen? Ja, nein, vielleicht. Darf ich das Lied im Podcast spielen? Wie dürfen wir einen Podcast spielen? Ja, haben Sie das aufgenommen oder was jetzt? Ja, ich nehme immer auf, wo ich gehe und stehe, nehme ich auf. Wenn ich das darf, dann ist das super. Ja. Wenn nicht, dann tue ich das nicht. Nein, aber ich muss aber fragen, weil ich dich frage. Ne? Ja, dürfen das ist rechtlich ein Problem. Das ist Konservenradio im Internet. Ach so. Das ist einfach, das Pfeil, das liegt im Internet rum und wer das hören will, der kann das hören oder nicht hören. Das ist lauter so ein Zeug. Ja, das können ist Sie schön. Von mir aus machen. Super, danke. So perfekt war es ja jetzt nur nicht. Ja, ja. So, was machen wir jetzt? Schneeflöckchen tun wir jetzt. Schneeflöckchen, ich gehe auch noch mal auf Seite, das nehme ich auch noch mit. Das nehme ich ja, ich nehme alles mit. Ich nehme alles mit. Was? Besonderer Wunsch. Nee, alles super. Klassisch ist prima. denn drauf gekommen, das jetzt hier zu spielen? Weil ich Angestellte hier bin. Ach so. Und, dann Publikumsmagnet, super. Und müsste ich heute sowieso spielen vom Musikverein. Und okay. Wir proben für morgen fürs Konzert. Musikverein Lindlach, wir morgen in der Kirche Konzert. Okay. Weihnachtskonzert. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich habe die Tröte, Sonntag muss ich auf jeden Fall mitbringen, weil ich, also einen spielen jetzt gleich auch hier 17, 18 Uhr rum, hier in Lindlar. Und dann habe ich gesagt, ich bringe die Tröte mal mit, mal gucken, wie viel hier los ist, ob sie mich früher entlässt oder nicht. Dann kann ich schnell noch dahin flitzen. Ne? So sind wir vereinbart. Und dann hat sie als Idee gehabt, ja, dann kannst du auch ein bisschen hier spielen. Ja, ist ja, wenn gerade keine Kundschaft da ist. Also Win-Win, ein bisschen üben, hier üben, genau. noch mal durchspielen und dann, ja, heute ja schön. Heute werde ich nicht mehr mitspielen, denke ich mal, weil wir hier schon was länger machen. Aber morgen für das Weihnachtskonzert, eventuell, wenn ich Glück habe, werde ich ein bisschen früher entlassen und dann kann ich mein Konzert noch mitmachen. Oder ich springe halt eben schnell noch dazu. Okay. Also das wissen die schon, dass ich auf dem letzten Drücker eventuell mit da reinhusche oder vielleicht, was ich, also um 17:30 dann, wenn es um 17 Uhr anfängt, dass die mir schon einen Stunde Startler hinstellen, dass ich dann mal eben schnell da reinhüppe. Die ganzen Klamotten sind sowieso hier, also von daher ist ja der nicht weit. Okay, aber ist ja schön. Ja, finde ich besser mal, als so dieses Übliche, was da immer so aus der Kassette kommt, wenn man es überhaupt noch macht. Weil viele machen es ja nicht mehr wegen GEMA-Gebühren. Ne? Ja, das ist ja ein Riesenproblem. Wenn man nur mal einmal Musik laufen lässt oder was. Ne? Ja, ja, ist schon traurig, ne? Dass die da so abzocken auch. Ne? Ja. Also hier zockt keiner für ab. Nee, eben. Deswegen habe ich auch gefragt, ob ich es aufnehmen kann, weil könnte was Reklame machen. Ja, genau. Gar kein Problem. Nee, ich finde das auch gestern, das hat mich sehr gewundert. Wir waren in Wipperfürth gewesen. Auf diesem alternativen Adventsweihnachtsmarkt. Ach so, ja, genau. Und da nicht eine Bude spielte Musik. Nee. War aber trotzdem schön. Ja, da war richtig viel los. Direkt man hatte kaum einen Parkplatz gekriegt und alles. Ne? Also aha, Ola Wiesen schön. Waren dicht, an der Drahtzieherin war dicht, alles war dicht. War nicht nur auf dem Platz? Nee, es war also dicht vom Parken her. Ne? Man kriegt ja kaum einen Parkplatz. Das war alles um die Kirche rum. Ja, wenn das ganze Volk schön. Dann auf dem Markt herumläuft, der ist ja auch groß, der Marktplatz. War richtig schön, ne? Genau. Und schöne Buden auch. Ja. Schöne Weihnachtsbuden. Ja. Aber hier ist jetzt noch nichts los an Buden. Ja, das weiß ich nicht. Wir gehen jetzt hier gleich mal gucken. Ach so, waren sie noch gar nicht. Erstmal muss Frau hier hin und danach gehen wir dann darüber und dann schütte ich mir einen Glühwein rein und danach bin ich so nichts mehr zu gebrauchen. Dann können wir heimgehen, ne? So wie das eben da so ist. Dann machen sie ja eine ein. Ja, genau so. Dann blubber ich hier noch ein bisschen ein. Das ist Mikro und hier ist so eine kleine Kiste, die nimmt das auf und dann schneide ich das zu Hause alles. Ne? Weil kann die schiefen Töne mal raus. Nee, die schiefen Töne nicht, aber hier so, wenn wir jetzt hier gehen, da fährt ein Auto vorbei, das interessiert ja keinen. Ne? Ich kann ja nicht eine Stunde Auto aufnehmen und spielen. Ach so, nee, ich schneide das dann zu so einer kleinen Sendung und dann alles schick. Sind Sie vom Radio oder? Nee, mache ich privat. Einfach so aus Bock. Podcast ist so ein Hobby von mir. Hast du denn so eine Seite, wo denn das so intensiv geklickt wird? Das kann man, nee, gar nicht. Also das ist eigentlich ein Nischenprodukt, ne? So, was ich so meine zu der Welt und so. Das ist halt ein Laber-Podcast. So und ja, wobei, der ist also über jeden Podcatcher, die sogenannten, das sind also Programme, Apps auf dem Handy, da kann man jeden x-beliebigen Podcast, der mit RSS irgendwo im Internet liegt, auch abrufen. Das heißt, immer wenn eine neue Episode kommt, kriegt man da direkt angezeigt, kann man runterladen, kann man streamen, wie man will. Aha. Und das geht eben damit auch. Da habe ich irgendwann 2010 mal mit angefangen, mit einem Kumpel eher im Bereich vom Geocachen. Und jetzt mache ich so, auch wenn mir hier Lindlar was gefällt oder nicht gefällt, insbesondere der Zustand hinten von dem Park, der ist ja immer wieder schick. Da kann man dann richtig schön drüber ablästern. Ja, also, wer es hören will, der hört es, weiß ich immer, nicht. Der Facebook habe ich nicht. Tränen auch nicht dahergehen. Da bin ich immer so gerne hinter einem zweiten Teich gewesen. Das ist ja abartig. Das Kreuz. Brücken alle weg. Das ist ja, man kommt ja gar nicht auf die kleine Insel. Da habe ich gerne gesessen. Immer da, wo das Kreuz da ist. Findige Jugendliche balancieren über die Balken hin. Echt? Ja. Aber dann sollte mal was passieren. Dann haben wir das, ich schrei groß, weil dann darf man da angeblich womöglich nicht mehr herlaufen oder sonst irgendwie was. Ja, abgesperrt ist ja. Aber ja, aber ist ein Trauerspiel wirklich. Ja, na klar. Dass der jetzt brach liegt und jetzt ist der Tuppes da im Konkurs wieder oder was, ne? Also ich habe keine Ahnung. Ja, habe ich jetzt letztens mal gelesen, dass diese Dommeldinger oder wie er da hieß, das ist schon wieder weiterverkauft worden oder so. Ist also gibt das jetzt nichts mehr mit... Nö, da sind es jetzt noch ein paar Hackstücke wieder, was da für eine Nutzung wieder draus. Ach so, jetzt haben sie also dieses Park Bettenhaus gebaut. Ja. Ne? Das sieht ja schlimm aus. Also der Ursprung, der das da machen sollte, ja, grausam, passt überhaupt nicht dahin. Ja, es sind ja viele, die vor Ort jetzt auch in den Park gegangen sind. Ne? Mhm. Also das ist ein Trauerspiel, dass die das überhaupt so weggetan haben und so einen modernen Kasten dahin setzen. Hässlich. Abartig. Also was sie sich da haben einfallen lassen. Nee, schön ist anders. Lieber eine Gesellschaft gründen sollen, die dann da ehrenamtlich oder vielleicht mit kleinem Geld arbeitet, um das zu erhalten. Also ich glaube nicht, dass viele begeistert von sind. Nee. Da sind wieder Leute am Berg gewesen, die dann nachher, glaube ich, in den Pension gegangen sind. Die haben das schnell noch verkauft, damit sie sich da noch was in Orden verabholen. Ne? Ja, und zack ist die Geschichte von Lindler wieder ein Stückchen ärmer. Ja, ja, weil das ist ja, und der Park ist so schön. Ne? Ja, könnte schon so sein, wenn. Ja, könnt, wenn, ja, ja, was will man denn mit so einer Klinik da in so einem schönen Freizeitpark? Ne? Ja. Das andere haben sie so schön gemacht alles, ne, für die Jugend. Wir haben da viele Spielgeräte oder Kleinkinder genauso. Das ist schon schön hergerichtet mittlerweile, ne, finde ich. Ja. Oder dass man schön spazieren kann, auch für alte Leute, ne, schön ebenerdig, dass die da laufen können. Also eigentlich ideal. Und dann kommt da so ein dickes Bettenhaus hin, so ein moderner Trakt, der da nichts zu suchen hat. Ne? Und nimmt die Sicht aufs Schloss. Ja, das auch noch. Ja, ja, da kommt man ja sonst auch nicht mehr rein. Und wenn Tag auf Acht kommt, machen die da Dinge dann noch zu, dass man nämlich gar nicht mal in den zweiten Teich kommt. Da werden die Jugendlichen aber findig sein. Das ja, kriegen die hin. Aber ich will ja auch mal gerne dahin. Ja. Ich fand das immer so schön da hinten. Aber wir sind ja auch noch jung. Ja, ja, wir sind noch mal jung. Nee, also das ist wirklich, ist schade. Ich war auch damals das erste Mal bei so einer Bürgerbefragung oder Bürgersitzung. Da war so eine Dame, die hat da so eine Bürgerinitiative gegründet. Ich habe dazu noch nie mitgemacht, hier, wenn hier irgendwas ist, so, dass ich bei so einer Sitzung teilnehme. Ne? Aber weil ich mich das so geärgert hat und ich konnte nicht fassen, dass man da was abreißen will, so was, ein altes Gewerk, und so verschengelieren will. Mhm. Und ich dachte, das musst du jetzt mal anhören. Ne? Ja. Habe ja mit für unterschrieben auch. Ne? Die hat auch ordentlich gekämpft, diese Bürgerinitiative da, aber sind ja nicht dagegen angekommen. Ne? Schade. Mit Unterschriftensammlung und was nicht alle und auch Argumente, auch von wegen, da hatte der damalige, der das hier angefangen hat zu bauen, der Holländer, der hatte nämlich, weiß ich, in Kleve oder sonst irgendwo anders, war auch schon so eine Klinik hochgezogen und die war da schon in, die war gar nicht ausgelastet und war, glaube ich, auch verschuldet oder irgendwas war da schon negativ am Laufen. Und dann wurde dann in Frage gestellt, ob der das denn hier auf die Beine stellen kann. Ja, wir sehen es ja jetzt. Es ist nämlich hat nichts geklappt, weil wenn er nur am Reininvestieren ist oder meint, er könnte ein tolles Projekt da starten und kriegt das nicht auf die Beine gestellt. Ne? Aber die Bäume sind alle ab und das blöde Ding steht da. Ne? Ja. Das kriegt man ja nicht mal eben abgerissen. Das wird doch keiner machen. Nee, und der Burggraben stinkt. Also ist echt. Und die Brücken sind alle weg. Alles wird und die Wiese ist eine Katastrophe. Tisch, und es liegen nur noch Äste rum jetzt hier vom letzten Sturm. Und das haben sie auch da noch nicht weggemacht. Sauber, ne? Nee. Keiner guckt dabei. Nee. Ich habe schon zu meiner Frau gesagt, das dauert nicht lang, dann fällt das Kreuz noch in den Teich und dann wartet. Ja. Und da war das, habe ich sonst noch nirgendwo gesehen, so was Schönes. Das war immer so richtig schöner Ruheort. Ich bin schon rumgelaufen. Hallo! Also das verstehe ich auch gar nicht, dass die da so eine, so eine Sehenswürdigkeit oder ein Anziehungspunkt. Mhm. So viele Leute, die von außerhalb kommen und auch hier Freilichtmuseum, da kann man schön die Querverbindung machen mit dem Spazieren darüber und so. Ne? Das ist ja alles kaputt irgendwie. Ne? Mhm. Tja, ich weiß auch nicht, wer da den längeren Hebel hatte, der das da durchsetzen konnte. Wir schauen mal, was draus wird. Ja. Ich werde berichten. Ja, genau. Wie kann ich da auf diese Seite da kommen oder was muss ich mir merken? Oder wie Konservenradio Dosenhausen. Konservenradio Dosenhausen. Dosenhausen. Das, ja, Dosenhausen, das kam vom Geocaching her. In irgendeinem Podcatcher. Oder auf www.travelingjack.de. Haben Sie kein Kärtchen oder was? Nee, so wichtig bin ich auch nicht. Nee. Ich bin doch kein Influencer oder so. Ist das, nee, ich kenne mich mit Podcast gar nicht aus. Nee. Ist das über Spotify, wo man das denn so nee, Spotify eben nicht, weil Spotify ist kommerziell. Meins ist absolut nicht kommerziell, verdient kein Mensch Geld dran. Das liegt frei im Internet. Das ist auch unter freier Lizenz. Das ist also für die Allgemeinheit. Ach so, und da darf jeder hören, da darf keiner Geld mitmachen, da darf auch nicht irgendeiner jetzt kommerziell aufbereiten oder anders schneiden. Ja. Das ist also rein. Klar. Das ist das und da kommt das irgendwann. Da kommt das irgendwann. Ja, da habe ich auch Fotos mit drauf. Also auf der Seite, da habe ich nicht nur die Verlinkung, sondern auch manchmal Fotos oder irgendwelche Sachen hier vom Park oder irgendwelchen Kram und so, wenn das drin vorkommt, dass man so ein paar Bilder hat. Ja. Aber kommt auch ziemlich viel Unsinn, ne? Also vorgewarnt. Das macht nichts, kann ja nur mal weggucken. Genau, kann man, das ist der Vorteil, man kann immer vorspulen. Vorspulen und skippen, das ist super. Also, das macht mir dann auch nichts. Ich sag mal, Blödsinn hat man selber vielleicht auch mal Facebook denn drin, ne? Ja. Ja, gut, ich werde nie erwachsen. Das ja, hat auch einen Vorteil manchmal, ne? Genau. Haben wir jetzt neulich noch gesagt, wenn man über 40 ist, nicht erwachsen ist, dann muss man damit auch nicht mehr anfangen. Nee, genau. Du machst besser. Ja, schön. So, das ist meine Holde, das ist meine Frau. Ja, ich, genau. Ja, ja, genau. In der Zeit, richtig. Schön, wo dass ich du den Mann beschäftigt hast, das war sehr gut. Das ist schon die mal ganz gut. Ja, dann kannst du in Ruhe einkaufen. Das ist eine gute Methode, ne? Man kann mich buchen. Sehr gut. Super. Ob man das will, ist eine andere Sache. Warum nicht? Und ich danke fürs Gespräch. Ja, gerne auch. Ich ebenso. Dankeschön. Da bin ich mal gespannt, was du da schönes Post oder Podcast. Kommt dann als Interview. Ja, gut. Noch ein Name dazu oder keiner? Von mir aus können Sie den Namen auch dabei zum Edeltraut. Okay. Ja, okay. Dann schöne Zeit, ne? Danke. So, dann. Ja, habe ich jetzt Mucke und Trenner und wir haben uns über den desolaten Zustand des Parks unterhalten. So sieht's aus. Das ist ja wie jedes Jahr, ne? Ja, und solche Sachen erlebt man auf dem, ist das jetzt Advents- oder Weihnachtsmarkt? Zufälle gibt's, oder? In Sachen Schloss und Park kann man zusammenfassen: viele Mutmaßungen, wenig Fakten. Genaues weiß man nicht. Aber mit meinem Eindruck des verransten, verkommenen und ungepflegten Schlossparks stehe ich nicht alleine da. Der nächste Programmpunkt war der Weihnachtsmarkt selbst. Dort wollten wir uns mit K2 nebst Freundin treffen, um, abgesehen vom Genuss mehrerer Heißgetränke, gemeinsam zwischen den festlich geschmückten Buden zu schlendern und den Funken der Adventszeit auf uns überspringen zu lassen. Zumindest war das der grobe Plan, doch hört selbst. Ne? Ja, wir befinden uns am Samstag, den 2. Dezember 2023 auf dem Weihnachtsmarkt in Lindlar. Auf dem Edeka ist ein riesengroßer Nikolaus. Nee, ist kein. Dann ist es ein Weihnachtsmann. Ein Weihnachtsmann. Coca-Cola-generierter Weihnachtsmann. Weil er keine Bischofsmütze hat. Genau. So. Mitra trägt und keinen Bischofsstab hat. Ist die Bischofsmütze nicht die Mitra? Doch, aber diesen komischen Umhang da, das ist nun mal der Weihnachtsmann. Aha. Man hört aber auch keine Mucke, wie die Dame eben schon erklärte, die Edeltraut. Es liegt wohl an der GEMA. Macht sie selber, ist gut. Ja, ich finde das gut. Besser spielt morgen wahrscheinlich in der Kirche noch. Aber das muss ich ja nicht nochmal erzählen, das hat sie ja nur alles selber erzählt. Genau. Ja. Wenn du das wissen möchtest, musst du dir das auch anhören. Gut. Wir gehen jetzt in die Fußgängerzone. Gucken wir mal, ob K2 schon auf uns wartet. Kopfsteinpflaster, alles schick und keine Mucke. Das ist mal schön. Man das kann mal spannend. Irgendwo hin. Ja, das ist zwar, ja, auf einerseits ist es schade, aber für uns Podcaster ist das geil. Nur Gelaber. Oh, hast du schon was zu essen? Oh, was zu essen. Plünder. Ich weise darauf hin. Ja. Ich habe mitlaufen. Ey, ich habe schon ein Konzert aufgenommen und die Dame, die da unten Trompete spielt. Total cool. Haben wir schon gefragt, wo ihr bleibt. Wir waren erst hier, dann war ihr nicht hier. Dann sind wir eine Runde gelaufen, ihr wart immer noch nicht hier. Dann sind wir im Buchladen und in Pfeiffer, ihr wart immer noch nicht hier. Was geht jetzt? Ich musste erst den heißen Nigo trinken bei Dani. Und dann war ich da einkaufen, während Edeltraut sich mit ihm unterhalten hat. Ja. Und jetzt sind wir hier und ich sage noch, wir müssen uns beeilen. Vielleicht warten die schon auf uns. Ja. Und jetzt würde ich gern was holen. Willst du auch was? Dann. Ja. Ich bring dir mit, du zahlst. Ja, same procedure as always. Was denn? Nee, du bist eingeladen, nimm das mal zurück. Was möchtest du? Kinderpunsch. Kinderpunsch. Kommst du dann damit hin? Nimm mal was mehr mit. Ich nehme auf jeden Fall da, aber. Und ich nehme Dingens, ne? Genau. Ja, keine Musik. GEMA lässt grüßen. Ja, du hast sonst immer Weihnachtsmusik hier. Jeder Stand hat irgendwas rausgeplant, aber mittlerweile ist das, ist egal, ist auf jedem Weihnachtsmarkt eigentlich. Ja, aber gut, ich war die letzten Jahre nicht und sonst war immer Musik. Und dann hast du das Problem, du kannst nichts aufnehmen, weil sonst hast du ein GEMA-Problem. Und aus dem gleichen Grund scheinen die jetzt alle keine Musik mehr zu spielen. Also gestern auch auf dem Adventsmarkt. Damit du Podcast aufnehmen kannst. Ja, genau, damit ich vorteilhaft, das ist gut. Ne, wir waren immer nur in Gladbach, da sind wir auch dieses Jahr wieder. Da ist halt so ein Orchester dann auf der Bühne. Ja. Besonders gute Kunden. Ja, in Köln ist immer auch Live-Sein und so, das ist auch ganz geil. Ja, dieser Heinzelmännchen-Weihnachtsmarkt, der ist auch mal ganz lustig. Da, na, Glühbier. Ein bisschen antiklimatisch, dass die Pommes zwar sehr warm sind, aber der Käse einfach kalt. Ja, das dachte ich mir eben auch. Dass das bockt ja, als der da dieses Glas rausholt, da war ich kurz so. Wir hatten gestern. Bei der AWO in Pipperfürth waren wir dann, haben Glühwein genommen und dann war der Glühweinkessel leer. Und dann standen wir da noch und Karin, die reichte mir dann so alle paar Minuten immer mal wieder so ein Schlückschen in einer kalten Tasse rüber und ich sollte testen, ob der Glühwein warm ist. Ich muss mal gerade abgeben hier, das ist deins. Natürlich. Und das ist deins, Andi. Meins, danke. Ja. Und dann kriegte ich natürlich diesen kalten Glühwein in dieser kalten Tasse. Der konnte gar nicht warm sein und ich musste dann sagen, nö, ist immer noch nicht warm. Gab mir dann den Becher zurück, ne? Und dann kriegte ich das ein zweites Mal, da war dann ein Stück Korken drin. Das war fast wie auf diesem Event. Ja, das war der Knaller. Du willst doch bestimmt deine Hand wärmen, oder? Gehe ich, ja, sonst kann ich essen. Wir waren ja in Oberath auf dem Event gewesen. Ne? Und dann kriegte ich dann Malz, also die hatten Vitamalz, angeblich hatten sie Vitamalz. Und ich so, ja, dann nehme ich mal eins, ne? Kriegte das in so einem Pilzglas. Und das schmeckte gar nicht wie Vitamalz, das schmeckte irgendwie so, und ja, und also doch, ich komme da, nein, Vitamalz ist lecker. So, und dann geht das langsam zur Neige und ich schütte mir den letzten Schluck nicht so mit Schwung in den Hals, sondern so und guck da rein, da ist da drin Kronenkorken von Cola. Also unverschämt. Geht gar nicht, ne? So. Und die hatten so 0,2er Flaschen, also, aber die machten die nicht am Tisch auf, ne? Die brachten die aber schon entkorkt. Dann bin ich dann nachher beim Bezahlen da hingegangen. Das war so ein Jugendlicher, ich denke mal so sein Alter, plus minus 2 Jahre oder was, keine Ahnung. Der Jugendliche. Ja, so, ne, hast du hier so, was hat er gehabt? Ein Reisdorf oder hier irgendwie Shirt und keine Ahnung. Auf jeden Fall furchtbar wichtig. Und ich so, ich habe Fragen. Und er so, der war definitiv nicht drin, als ich da zum Tisch gehörte. Boah, war der nicht drin. Definitiv war der nicht drin. Ne, so Papa direkt so, Schalter geht um, Eskalationsmodus Stufe 2. Ich wollte gerade anfangen, dann kommt der Chef. Was denn, wer? Habe ich gesagt, hier, das geht ja überhaupt nicht. Und dann schüttet er erstmal weg, macht das Glas sauber. Ne? So, ja, ob ich was anderes trinken wollte, ne, so aufs Haus und so. Sag ich, nee, wir wollen eigentlich fahren. Wir wollen eigentlich zahlen und fahren. Ja, dann habe ich dann dieses Malzbier umsonst gekriegt. Dann habe ich schon direkt so hypochondrische Magenschmerzen bekommen. Ja, war nix. Du weißt ja nie, ne? Ich meine, du hast den Kasten irgendwo stehen und wo eine Restauration ist, da laufen noch Ratten, ne? Dann laufen die Ratten da drüber. Oder das will ja keiner, ne? So Rattenscheiße mit, ja. Also ich fand das nicht witzig, ist aber nichts passiert. Auf jeden Fall, die Lokalität, die hat vorne die Gaststube, da war dann irgendwann mit Fußball. Dann kam ein kleiner Saal, dann kam ein großer Saal. Im großen Saal, der war geteilt. Und da war dann hinten so eine Weihnachtsveranstaltung. Die haben sich aber dann schnell irgendwann verpisst. Da waren wir da allein, aber da mussten die natürlich von dem einen Saal, ne, so durch bis nach uns. Und hatten ja, wir schon gebeten, nach vorne zu kommen. Wir sollten dann nach vorne kommen, ne, besser, so, damit wir dabei sind. Wir wollten aber nicht dabei sein, weil A, Fußball und zweitens Lärm. Ne? Wir wollten es ja unterhalten. Oder welches Spiel das war. Danke. Ja, dann waren wir schon kurz davor, mal anzurufen, ob wir noch Getränke kriegen. Weil wir wollten ja auch nicht gehen, aber dann haben andere bezahlt, die haben den dann geholt. Also es war irgendwie sehr, ich glaube, wir gehen da nie wieder hin. Ja, nachher waren noch irgendwie 2 Salaten, 2 Cola wohl offen. Dann haben die wohl noch eine sehr unschöne Diskussion mit dem Chef gehabt da, die Veranstalter hier von unserer so Bekannten. Das war dann auch nicht witzig, aber es stand da auch nicht vernünftig bei beim Essen, dass du dir da wirklich jeden Furz außer dem Fleisch auch noch extra dazu kaufen musst. Ne? Weißt du, das ist doch... Ja, alle Beilagen, also normalerweise... Eine Beilage war dabei. Ja, welche denn? Du konntest ja auch so, du hättest ja den Salat als Beilage, aber die meisten wollten ja Pommes und Salat. So, ja. Und dann waren die Pommes dabei und den Salat mussten sie zahlen. Ja. Hätte man aber auch definitiver da hinschreiben können. Nee, das war eigentlich also ich hatte dann lustige Schnitzel, so mit Ei drauf und Bratkartoffeln und das Ganze, das war irgendwie so, das schwamm in so einem Öl. Das war also jetzt nicht so, wie ich mir sowas eigentlich, naja, es war ein Traum. Schade war, dass das Putenschnitzel paniert war. Ich hätte jetzt gehofft, es wäre nicht paniert gewesen. Sonderwünsche kosten extra. Ja, hätte ich auch fragen können. Ja, du hättest davon ausgehen können, dass die Panade extra gekostet hätte. Okay, ich habe gerade, als ich bei der Mülleimer war, hörte ich nur eine Frauenstimme oder eine Mädchenstimme sagen, boah, Wurst ist wirklich das Geilste. Und ich drehe mich so um und dann war die so 13 oder so. Okay, alles gut. Die hat mal eine Wurst bekommen. Das zurück. Ist ja. Was habt ihr hier noch vor? Wir wollen noch einmal rumgehen und dann noch ein Glühbirne. Ja, nein, aber nach dem Weihnachtsmarkt. Warum was steht denn an? Zwischen Weihnachtsmarkt und 20 Uhr. Was steht denn an? Ich habe eben im Pfeiffer ein Spiel gekauft, was ich gerne mal, vor allem mit dir, aber mit euch dann... Hast du es jetzt gekauft? Ich habe es jetzt gekauft. Es gibt da 80 verschiedene Versionen von mal. Okay, dann muss ich wissen, welche Version du hast. Ja, das heißt Black Stories. Kann ich dir gleich in Ruhe erklären. Das ist ganz los. Ich glaube, das könnte dir gefallen. Weil du kriegst quasi einer liest dir mal eine Karte vor, nur so ein paar grobe Informationen und auf der Rückseite stehen halt alle Informationen. Wo wolltest du das denn spielen? Bei euch, also bei uns. Ach, jetzt ist es schon euch. Bist du schon ausgezogen, oder? Nee, aber also ist immer noch uns. Du darfst noch uns sagen. Ich habe dich nicht vertrieben. Du bist noch nicht enterbt. So, also, du liest, ich lese eine Karte vor oder du also oder wer? Einer fängt an, zum Beispiel ich, damit ich das erklären kann, weil ich das kenne. Ne? Dann es gibt immer eine Vorder- und eine Rückseite. Und es geht immer um irgendeine Art Kriminalfall oder einen Unfall oder so. Zweidimensionale Karten, das ist der Hammer. Krass, ne? So, auf der Vorderseite, die lese ich euch vor, da stehen halt ein paar Informationen. Und auf der Rückseite, die lese ich nur für mich selber, steht dann quasi einmal der komplette Fall, was alles passiert ist. Und ihr müsst dann anhand der Informationen, die euch gegeben wurden, rausfinden, langsam aber sicher, was passiert ist. Weißt du, so dieser Klassiker mit, da ist eine Person mit Stichwunde gefunden worden, aber keine Tatwaffe und dann am Ende kommt raus, es war ein Eiszapfen, der da geschmolzen ist. Weißt du, so diese Filme. Und ich dachte, dir könnte das vielleicht Spaß machen. Ja. Deswegen, das habe ich letztes einmal gespielt mit Freunden. Und dann dachte ich, können wir das vielleicht mal zusammen probieren. Weil ich fand es auch ganz lustig. Das ist auch ein ganz eigenes Gefühl, wenn du kalte Hände hast und dann diesen warmen, gerillten Becher in der Hand zu halten. Das hat sich so in mich eingebrannt. Ja, ja, aber dieses Gefühl ist so in mir drin, ich spür's. Bist du nochmal durch zum Das Gefühl ist in dir drin. Ja. Wenn du außenliegende Gefühle hättest, würde ich mich auch wundern. Ja. Meine Nerven haben eine Bluetooth-Verbindung. Hallo. Die kommunizieren von außerhalb. Kannst du reinstellen. Medial über... Verschränktes Letzte. Ja, das wäre es auch noch. Quantenverschränkung. Besser als gestern? Definitiv besser als gestern. Nur zu wenig. Es wurde gefragt, ob weiß oder rot. Ja, rot. Ich das war vernünftig. Also, meins war Lügen. Der ist sehr unspektakulär. Also, es gibt da noch drei Buden und nach da gibt es noch vier Buden und das war es auch schon. Also dieses Jahr ist wirklich ganz... Nicht ganz um Marktplatz? Nee, also oben drauf stehen so zwei, da gibt es so, kannst du Naturseife kaufen. Aber auf dem Marktplatz ist nichts. Ich wollte eigentlich noch für meine Kollegen gucken, ob ich da was... Was ist denn das da vorne? Kind? Für mich jetzt. Nein, da was auf der Mütze da. Augen. Ich verstehe. Ja. Ich hätte vielleicht meine Wikinger-Mütze aufsetzen sollen. Ich habe so eine Wikinger-Mütze, die hat hier oben so Hörner und dann hat die so langgrauen Majestix, so ein Miraculix-Bart, so aus Wolle bis hierhin runter. Aber dann hätte ich mir die versaut mit dem Glühwein. Oh, guck mal! Die Gang. Die Gang! Da sind sie alle! Es ist schon da! 2. Dezember ist Christkind geboren. Und Kasper-Mädchen und Balthasar sind auch schon da. Guck dir an. Januar. Kasperl-Mädchen. Ich habe früher das Jesuskind bei uns aus der Krippe geklaut und da haben wir es nachbestellt. Wer hat jetzt das Gold, ist die Frage. Und dann hatten wir jetzt was? Zugriff. Da siehst du doch, der eine ist der Mürremann. Der Mürremann. Weiß man jetzt auch, wer was gebracht hat. Da kommt auch der Spruch. Boah, nee, Weihrauch ist richtig ekelhaft. Mürrisch her. Nee, Weihrauch ist so schlimm. Als wir waren ja letztes Jahr in der katholischen Kirche. Ne? Ja, ist immer schön. Meister Propper mit dem Weihrauch durchgelaufen, Alter, das war wirklich schlimm. Ja. Ich habe jetzt so ein Video gesehen, zuletzt, wo in so einer Kirche, da schwenken die so einen Weihrauchkessel, was auch immer, wie man das nennt. Und da ist da so ein Kind durch den Gang gerannt und einfach voll mit dem Kopf in diesen Weihrauchkessel rein. War lustig, war ein guter Sound. Hat das ähnlich gewirkt wie Arnika? Ich meine, das ist ja auch mehr so gelogen, aber... Ja, das war auf jeden Fall laut. Aber nicht auf die schlechte Art. Och nein. Ja, mal weg da. Nein. Zum Gamen. Das ist aber ein silberner... das ist kein... Das ist eine sehr gute Investition. Ich denke auch. Weiß ich nicht. Mama? Ja, ich komme. Ich bin nicht deine Doch Mama. Doch hier, hä? 10 Euro. Oh, das ist ja direkt Zuckerwatte. Ist Zucker, ja. Das ist reiner Zucker. Das ist, im Endeffekt ist das Gewinnmaximierung, ne? Was du aus einer Prise Zucker alles machen kannst, das ist geil. Wer ist eigentlich Tommy Jeans und warum hat der Flecken im Rücken? Die hat er schon seit Wie heißt der Jeans mit Vornamen? Tommy. Mhm. Wie heißt der Jung mit Vornamen? Der wer? Jung. Gouda, habe ich auf der Packung gelesen. Gouda, Jung. Der Klassiker. Ja, ja. Hm. Hast du das jetzt echt gekauft? Boah, Sex, Drugs, Rock'n'Roll. Aber das Foto, das kriege ich aber mit dir das Foto für in Podcast. Auf die Website. Hm. Siehst du, und kaum hast du das Pfand zurück, da kaufst du dir so eine Mütze. Es ist unglaublich. Nein, das Restgeld und das Pfand ist bei mir in der das Restgeld und das Pfandgeld und das... Ja, ja. Würde ich gleich nochmal kaufen. Mmh. Rote Jacken sind dieses Jahr inflationär, hast du gesehen? Einmal probiere. Danke, nein. Was? Kartoffelchips. Sind die funny? Die sind geil, aber die sind mega, der, also die schmecken lecker, aber das ist mega der Geldwaste, weil die kosten so 4 Euro und das ist halt eine Kartoffel. Die schneiden eine Kartoffel in Chips? Die machen eine Kartoffel und rispeln die so wie wir den Radi, weißt du? Ah! Und dann frittieren die den. Das schmeckt übertrieben lecker, aber du kaufst halt eine Kartoffel für 5 Euro. Ich denke hier eben. Ja, ich weiß nicht genau, wie viel es hier kostet. Also eine für L und eine XL-Dingens für 8 Euro. Ich trage 3 XL. Was? 8 Euro, das ist ja entspannt. 6 und 8. 6 für eine Kartoffel. Portion L und eine Portion XL sind 8 Euro. Kartoffeln für Kasernerie-Betrieb und Schweinemast. Das stand auf den Säcken drauf, die wir bei der Bundeswehr hatten. Das ist geil. Hier gibt's Grillachs. Flammlachs? Ja, Flammlachs. Aha. Whisky-Punsch. Das ist Punsch, du dusselige Kuh. Punsch! Wolltest du Flammlachs? Was? Wolltest du Flammlachs? Nein. Mit so einem Glas Chardonnay? Nein. Da geht 0,3. Ich liebe das. 0,3 für 4 Euro ist das geht. Alter, ich hab 18 Jahre alten Single Malt zu Hause. Ich muss mir hier nicht irgend so ein... Sowas krieg ich zu Weihnachten. Achso, kommt mir bekannt. Ja, wie kommt's? Hast du wieder was gekauft? Nein. Du grinst so. Nein. Ja, so schön, da stand eine Frau. Ach, ist das schön. Komm mal her, du musst das gucken. Das ist alles handgemacht. Jede Figur kommt, du musst das gucken. Und der Typ steht da und dreht sich um und geht und sie so, guck mal, hast du das? Wo ist er denn? Wo bist du denn? Aber es sieht irgendwie inflationär aus, diese Kappen. Hast du jetzt das Ding mit diesem Penünkel? Ja. Du hast das? Ja, hallo. Du hast echt die Mütze mit dem Penis auf dem Kopf gekauft? Nein, ich habe kein Signal gekauft. Will ich jetzt hier mal... Hier gibt es Kibbeln. Kannst du auch niemals nicht fahren. Ja, das ist jetzt mein Zeichen. Wieso hat er die Jacke voll und du hast nur diesen Billigheimer mit hinten diesen zwei Flecken? Was für Billigheimer? Ja, du hast dieses Rot-Weiß. Ja, die, also in dem Design bestimmt 320, weil die ist komplett bunt. Du musst dir vorstellen, seit ich den kenne, trägt er diese Jacke. Das ist wirklich ein Markenzeichen. Ja, ja. Ist der nicht gewachsen? Nö. Guck geil. Oh Mann. Ja, ja, der wächst ja immer noch. Maui, mein Vater Maui. Nee. Ja, Andi, hi. Oder TJ, wie auch immer. Knaller. Heute Abend Fortnite-Event. Leider nicht. Das ist wichtig, das ist wichtig. Leider nicht. Enttäuscht. Ein anderes Event. Dann viel Spaß beim Event. Ach ja, hör mal, ich habe die Schnauze so voll von Kibbelingen. Die waren kalt, die waren aufgerissen, die waren nicht wie auf Nordstrand. Und ich bin nicht 25 Kilometer hingefahren, um die zu essen und dann wieder 25 Kilo zurück mit dem Fahrrad. Und mir tat nicht am nächsten Tag der Bauch weh von der Fahrerei und der Hintern vom Sattel. Und überhaupt, die sind nicht zu toppen, die auf Nordstrand. Das ist das Ding, die haben ja diese Pappdinger, ne? Aber wenn sie die als 0,5er Henkelgläser hätten, dann könnte man so einen Wegwein mitnehmen. Das wäre dann schön. Ne, so, 0,5 Liter Glühwein im Henkelglas mit Schuss, hallo. Dann wollen wir mal gucken, ob er noch ankommt. Das ist eine halbe. Guck mal, die haben eine Bürste in Form von Marge Simpsons Frisur, nur in der falschen Farbe. Da gibt es auch einen Leuchtturm hier. Ja, auf dem Brett. Wir gehen kurz einen Crepe holen. Bringt ihr mir einen mit? Ja. Was haben die denn für Crepe? Nur diese süße... Die immer haben. Nur so ein süßes Zeug? Okay. Du kriegst Salamikäse? Ja. Ich hätte gern auch Salamikäse. Okay. Also nichts Süßes. Gut. Was willst du? Ich komme mit. Ja, ja. Also was, du willst auch Salamikäse? Ja, bitte. Prosta. Prost. Ja, welchen? Danke. Danke. Da steht extra euer Zeug. Knoblauch und Oregano. Ne? Ah, das ist richtig. Ja, super. Na, kommen keine Mücken, das ist prima. Ich war mir nicht sicher, ob ihr Gewürze wollt oder nicht. Klar. Weißt du, ich stehe drauf. Meinst du, der Käse ist gewürzt? Wie schmeckt's? Lecker. Du bist nicht gewürzt. Muss. Ja, mal gucken, was er sagt. Die Kirche ist vorher? Wann ist Kirche? Ja, ja, 14 Uhr oder nicht? Ist nicht 14 Uhr? Also die evangelische hat gefühlt vier... Nee, dieses Jahr nur zwei, habe ich gesehen. Ne? Ja, ja. Der Romot, ich kenne die ja neue Pfarre noch nicht. Ja, der Romot, der Romot ist ja in Rente. Renten-Romot. Ja, hast du Laune nicht gelesen? Oder? Die waren ja eingepackt. Ja, eingepackt. Und liegt jetzt auf dem Küchentisch. Romot hat auch. Krass. Und sie kriegt auf. Ich habe ihn letztens im Thema getroffen. Sigrid? Nee, den Romot. Ja, ich bin immer gespannt, was die neue Phase in meiner... Ich wollte evangelisch. Ja. Sie ist katholisch, das weiß man doch nicht. Ich bin auch evangelisch, war letztlich aber ihr. Das ist nicht das Problem. Deswegen dachte ich, würdet ihr wieder? Nee, nee. Dann macht ihr das jedes Jahr abwechselnd. Ja, ja. Ich sage immer, was Christmette angeht, haben die Katholiken die bessere Bühnenshow. Ich meine, die Grundgeschichte ist eher erlogen, aber... Ja, ich war schon in der katholischen Kirche beim Krippenspiel dabei. Ja klar, er war Hirte. Auch Hirte. Ja, aber K1 ist nicht katholisch. Nicht zu schön war. Nicht so schön, ach. Nicht schön genug, sorry. Ich habe vorher noch nicht gesehen. Was? Der Fleck? Oder? Nein. Aber dass er das von hinten hat und der andere von vorne. Der hat das von beiden Seiten, der hat das rundum. Weil das ist ja auch eine völlig andere Marke, eine völlig andere Jackenart. Ein Plagiat. Das ist einfach nur eine rot-weiße Jacke. Eine Sekunde, dann können wir welche. Ich glaube, das sind bei ihr noch zwei Sekunden. Die schüttet sich das aber auch für sowas von in den Hals. Ich hab's jeden Schluck genossen. Das ist keine Ursache. Bei den drei Schlücken war das. Ja, bis gleich. Dann bis Joho. Mach's gut, bis bald. Frohe Ostern. Danke. Ja. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und so. Willkommen beim Fest. Das ist ja scheiße, jetzt habe ich nichts für meine Kollegin. Was? Ich habe immer noch kalte Füße. Und echt? Es ist ein Ranzmarkt. Mhm. Ja, Ranzmarkt. Ja, vorne. Also ab dem Ballen zu den Zehen hin. Heute geht es. Da ist es irgendwie... Ich will hoffen. Ich will hoffen, dass die passen, wenn die kommen. Die kommen ja quasi aus dem Osten. Ne? Also aus Polen, das ist ja östlicher. Da ist es mit Sicherheit kälter im Winter. Die werden ja wissen, dass sie da warme Schuhe brauchen. Ja. Ah, werden sie schon. Ich tippe drauf. Ja, war schön. Ja, ne? Gibt Weihnachtsmärkte nur noch ohne Mucke. Das ist ja supi. Oder selber singen. Oder selber singen, ja. Ich meine, die letzten Jahre, da hast du immer nur noch irgendwie so einen Ranz gekriegt. Und wirklich lohnen tut sich's ja auch nicht mehr. Ohne die Mucke, ohne den Schnee. Keine Eisenbahn. Ja, das ist doch alles irgendwie... Eben, das ist doch nicht mehr toll. Und Krippe. Ja gut, die haben sie da oben ja auch. Ein paar Figuren in den Schnee geschmissen. Nee, echte. Ach so. Die Lebenkrippe, über die ich mich immer schon so mokiert habe, die armen Tierchen und so. Früher war mehr Krippe. Lebende Krippe gibt's in Frillingsdorf demnächst. Okay. Ja, ich sag ja, Deutschland leidet an einem krippalen Infekt. Die nächsten Monate ist hier vorne einem der Spoiler abgefallen. Nee, das war, glaube ich, der Spiegel. Hat einer wieder den Spiegel verloren oder sie haben ihn abgetreten. Wahrscheinlich frustrierte Jugendliche, weil sie kein Eis zum Werfen hatten. So schließt sich der Kreis. Tja. Kreis vom Stammbaum. Ja, auch das. Aber hier steht doch nichts von Freitag, hier von wegen Weihnachtsdorf. Nee, steht da nicht. Kunsthandwerk, hast du Kunsthandwerk? Ja, ein bisschen Kunsthandwerk war. Kulinarisches, naja, Glühwein, Musik. Musik war auch, also zumindest die, die selber gesungen haben und die Trompete. Edeltraut war, ja, der Knaller. Ich wusste gar nicht, dass Trompeten ein Sabberventil haben. Aber das stimmt doch überhaupt nicht mit dem... Ja, aber das ist die Realität. Das stimmt nicht mit dem Plakat. Das stimmt nicht mit dem Plakat überein, aber hey. Das ist die Realität gewesen. Ja, was ist denn die Realität? Dass jetzt irgendeiner irgendwo auf eine Seite schreibt, wir machen das jetzt so. Ja. Das heißt, es war wahrscheinlich gar nicht der Veranstalter. Keine Ahnung. Sondern da geht einer hin und sagt, ich will aber 3 Tage meinen Stand aufhaben. Ich mache jetzt einfach mal eine Seite und dann schreibe ich den Freitag auch noch rein. Ja, ich kann es dir nicht genau sagen. Ich auch nicht. Aber das sind ja, da. Das sind ja reine Mutmaßungen und wie immer, es ist meine persönliche private Meinung. Also ich habe diesen, und ich habe getrunken. Ich habe diese eine gute Nachricht Ausrede. Bekommen und die Absender dieser Nachricht waren gestern da und waren enttäuscht, da wenig los war. Ja, das wundert aber mich jetzt nicht. Offen. Und es war wie auf diesen Dingen angekündigt. Und die Absender der Nachricht waren jetzt die Colas? Ja, wollte ich jetzt nicht sagen, aber ja. Ja, die sind ja eh immer mit im Podcast. Ja, deswegen. Die gestern auch mit im Podcast. Hatten. Genau. Heute. Gestern. Die sind gestern aufgenommen. Ja. Du weißt ja, Datum ist ja bei mir eh immer so ein bisschen ich rede in meinen passt. Garten, wie das bei dir passt, ist mir genau. vollkommen wumpe. Da müssen die Leute, die hören, mitdenken. Das hat was mit Quantenverschränkung zu tun. Ich rede in meiner Realität. Sei froh, du hast wenigstens eine Realität. Du kannst froh sein, dass ich rede. So. Ja, bin ich. Aber du hast jetzt nur auch zwei Glühbirnen, ne? Und einen warmen Hugo, den heißen Hugo sogar. Ja, aber der ist ja nur warm. Mit Umdrehung. Der hatte Umdrehung? Ja, natürlich hatte der Umdrehung. Ich denke, Hugo hat keine Umdrehung. Natürlich hat Hugo Umdrehung. Ich kaufe einen alkoholfreien Hugo. Aber original Hugo hat Umdrehung. Und wieso sagst du mir das nicht? Da hätte ich da auch einen getrunken. Du hast ja nicht gesagt, dass du was mit Umdrehung hast. Ja, doch. Aber ich wollte auch nichts Antialkoholisches mit Schuss. Es ist kompliziert. Aber dieses dünne, ich habe ja hier dieses Shirt an, ne? Diesen Treuer, diesen, der ist ja eigentlich hauchdünn, ne? Sagtest du. Aber der hält warm, das ist richtig geil. Das ist schön für dich. Zu Hause haben wir dann tatsächlich noch etwas dieses Spiel gespielt. Zwei Runden, sechs Karten von um die 50, genau weiß ich's nicht. Mir hat es gefallen. Herrliche Todesfälle, die mit deduktivem Gespür mehr oder weniger gut zu lösen waren. Das Spiel war tatsächlich mein Fall und ich hoffe, es noch öfter spielen zu können. Der Nachteil daran, wenn man irgendwann alle Karten durchgespielt hat, kennt man die Fälle und es macht keinen Sinn mehr, es nochmals zu spielen. Dann kann man es nur mit irgendjemandem gegen ein anderes Set tauschen oder verhökern. Aber irgendwas ist ja immer. Am Folgetag war immer noch Weihnachtsmarkt und nachdem wir liebe Freunde besucht hatten, viele Grüße an dieser Stelle, hatten wir noch das sonntägliche Schrittpensum vor uns. Warum also nicht auf einen Glühstoff und eine Flammlachssemmel auf den Weihnachtsmarkt gehen und im Anschluss die Schritte vervollständigen? Gedacht, getan. Und so schrittierten wir in den Ort zum Heißgetränkestand der Feuerwehr, zur lieblosen Figurenshow nebst dezenter Musikuntermalung aus der Kirche. Von dort ging es über den Markt zum Flammlachsstand, wo wir je ein Räucherlachsbrötchen erstanden. Es war lecker, obgleich 8 Euro schon ein stattlicher Stückpreis war. Egal. Wir hatten etwas im Magen, die Laune war gut, so machten wir uns auf den Weg nach Vossbruch, um das diesjährige Krippchen oberhalb der Johanneskapelle in Augenschein zu nehmen. Doch hört selbst. So, die Vossbrucher Höhe, der Vossbrucher Höhenzug, es ist Sonntag, der 3.12.2023 oder auch der 1. Advent. Wir spazieren hier in der Dunkelheit des Oberbergischen Landes. Rechts von uns sehen wir die Lichter von Lindlar, links von uns die Ausläufer zwischen Vossbruch und, wie heißt das da unten, Bolzenbach. Und wir gehen jetzt nach dem Weihnachtsmarkt, der heute noch trüber ausgefallen ist als gestern, zum Krippchen hier oben. Weil jedes Jahr baut hier oben ja irgendeiner so eine Krippe auf. Bekanntermaßen, wie auch schon in den letzten Jahren berichtet. Und jetzt kommt ein Auto. Die Holde hat hier ihre LED-Lampe am Handy an, damit er merkt, dass ihm einer entgegenkommt. Er fährt langsam. Jetzt kommt noch einer von hinten. Geht auch. Ja, mit dem Licht können sie nicht so viel sehen wie tagsüber. Vielleicht sollte man hier nur noch in der Dunkelheit spazieren gehen. Wer weiß das schon. Es ist biestig kalt heute. Das eine Auto hat ja, seit es geschneit hat, so eine Schneedecke drüber gehabt. Da, wo die Sonne hinkam, heute Nachmittag abgetaut. Man konnte das Eis in Platten runternehmen, aber vorne sieht es halt immer noch schlecht aus. Ich denke mal, wir haben hier oben so -2 Grad und es ist ein wenig windig. Kannst ein Foto machen hier vom Ort? Das kann man ja dann reinschneiden. Der Himmel ist, ich will nicht sagen bewölkt, vielleicht ist es Hochnebel. Sterne sieht man nicht. Die Lichtverschmutzung kann man ganz gut an den Horizonten sehen, über den Wäldern. Da ist es schon so leicht orangefarben. Und auf der Heimfahrt, wir haben heute einen lieben Bekannten besucht. Grüße gehen raus. Auf der Heimfahrt sahen wir den Weihnachtsbaum auf dem Metabolon über den Nebeln schweben. Das sah gut aus von der Autobahnbrücke aus. Ja, du musstest ja auch auf die Straße gucken. Dich hört ja jetzt wieder keiner, weil du so weit hinter mir gehst. Jetzt flüstert es auch noch. Jetzt laut, das war der Grund. Sagst du doch schon. Ja. Ja, die Krippe, also diese lieblos in die Wiese gestellten Krippenfiguren, sind über Nacht umgestellt worden, so wie es ausschaut. oder jemand anders hat sich da einen Spaß gegönnt, wer weiß es schon. Und in der Kirche war dann das Adventskonzert. Hörte sich gut an, aber weil ich jetzt ja nicht in die Kirche laufen konnte, alle Leute fragen, ob ich das... Nee, die Trompete muss reichen. In der Fußgängerzone waren auch zwei Saxophonistinnen, die sich in dieser brutalen Kälte die Finger abgespielt haben. Haben sie sogar sehr schön gemacht. Musste man noch was in den Hut tun. Also musste nicht, aber hat man gemacht. Gehört sich dann auch so. Der Weihnachtsmarkt zum selber spielen und selber singen, obwohl vereinzelte Buden haben dann doch Mucke von der CD gespielt. Wo keine GEMA, da kein Richter. Wer weiß das schon, vielleicht haben sie auch dafür bezahlt. So, wir sind jetzt oben auf der Kreuzung, gehen jetzt den Waldweg rein zur Krippe, wenn sie denn da ist. Und dann schauen wir mal. Man kann jetzt kein Grablicht oder ähnliches leuchten sehen. Wer weiß, Frau hat die Handybeleuchtung ausgemacht. Die Augen gewöhnen sich an die Umgebungsdunkelheit. Der Schnee auf den Wiesen tut sein Übriges. Und es ist doch eigentlich relativ hell. Und man muss sich auch keine besonderen Sorgen machen, in Matsch zu treten, weil der Untergrund sollte eigentlich gefroren sein. Jetzt die große Überraschung. Hier liegt Holz. Ding! Holz? Keine Krippe. Hier liegt Holz. Das ist ja der Knaller. Keine Krippe. Die haben hier zwei Baumstämme hingelegt. Ist ja schlimm. Und nu? Das erste Jahr ohne Krippe. Ist ja der Hammer. Sagt die Uhr. Die Uhr sagt 5600 Schritte. Das ist zu wenig für einen Sonntag. Wir gehen also doch noch durch den Wald. Ich habe ja vorsichtshalber mal eine Taschenlampe mitgebracht. Eine sehr gute Entscheidung. Wie Nachtkaschen damals. Ja, damals war tatsächlich mehr Stirnlampe. Obwohl hier mit der Phoenix auf kleinster Stufe kommt man schon ganz gut klar. In der Johanneskapelle leuchten Lampen. Ein Grablicht. Nö, wir gehen durch den Wald. Musste halt mal neben mir gehen. Siehst doch, wo wir hergehen. Ist die Frage, ob sie meine Schritte zählen. Kannst ja auf die andere Seite gehen, wenn du willst. Wenn die Wildschweine kommen, leuchte ich die an. Oder ich pupse, dann bin ich direkt Artgenosse, zack. Alles super. Das Licht wegmachen kann man den Weg eigentlich auch sehen, aber siehst halt die Scheiße nicht. Vielleicht sehen wir ja Reflektoren, weil hier einer Nachtcache gelegt hat. Glaube ich zwar nicht, aber who knows. Wir müssen aber durch einen hässlichen Park gehen, wegen der Bäume, ne? Die Wildschweine ordentlich gewühlt. Hier haben sie echt gewühlt. Meine Fresse. Nö, aber ist doch schön. Heute. Damit stellen wir die Nachtspaziergang Winteruhr auf Null. Siehst du genug? Ja, du musst noch was sagen, dann leuchte ich nach hinten. An besonders scheiße Stellen, wenn welche kommen, dann leuchte ich nach hinten. Das wüssten wir ja besonders. Genau. Na, warte, ich bleib mal stehen. Einmal gucken auf Äuglein. Nix, alles gut. Ich gehe nicht davon aus, dass hier welche sind, aber ich will auch nicht blind in eine Rotte reinlaufen. Hä? Ja, mach mal. Dann sind die sowieso alle weg. Denken sich die Schweinchen, scheiße, ein Elefant. Mit Hannibal direkt über die Alpen. Wahnsinn. Oder es kommt eine Sturmflut. Wal, da bläst er. Aber hier ist es nicht so kalt, ne, an Füßen. Also die werden jetzt warm. Ja, man könnte den Weg sogar fast gehen. Ohne Licht. Ja. Genau, wir haben es ja. Niedrigste Stufe geht doch. Ja, jetzt kommt die miese Ecke, weil hier kommen jetzt die ganzen Wurzeln, ne? Ja, ja, und so schräg und so eklig. Nee, aber das ist gut, dann rutscht man nicht so. Ja, kann sein. Andererseits, rutschte, wenn du Pech hast, ab. Gut, wir hätten ja auch einen Hauptweg gehen können. Zwanzig vor sieben. Da. Da. Ja. Keine Ahnung. Eher Reh. Eher Reh. Ein Schwein wird jetzt weiterlaufen, denke ich. Mehrere. Ja, trinken, genau. Deswegen könnten allerdings, also vom Geräusch her, klingt es eigentlich nicht so leichtfüßig. Vielleicht doch Schweine. Für einen Fuchs viel zu viel Getrappel. Ja, es sind zwei. Ja, aber dann war es ja eine weise Entscheidung, hier durch den Park zu gehen. Sonst wären wir nämlich unmittelbar an den Tierchen vorbeigekommen. Soweit zu meinen Eindrücken vom Weihnachtsmarkt Lindlar 2023. Berauschend war es nicht, sofern man vom Glühwein absieht, aber das Räucherlachsbrötchen war lecker und Edeltraut kennengelernt zu haben, war mir ein Fest. Und mit dieser Bombenerkenntnis endet Konservenradio Dosenhausen Konserve 165 vom 7.12.2023, dem Tag, an dem in Wiel Geocaching Stammtisch ist. Und wie es uns da ergangen ist, das erzähle ich euch beim nächsten Mal. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen.